Er hatte es dem Mädchen gleich angesehen, dass sie etwas Schweres hinter sich hatte, und er hatte es von dem alten Drewes herausgefragt, was es war. Sie war die jüngste Tochter vom Tornhofe, aus dem ihre Eltern wegliefen, als ein Trupp Raubgesindel darauf loszog und wobei Sterswieschen, Schäven Kaspers Schatz, elendig zu Tode kam. Der Hof ging in Flammen auf, und da zogen Tormanns auf einen anderen Hof vor Wettmar, der ihnen auch gehörte und den sie verpachtet hatten. Jedoch 8 Wochen darauf lebte keiner von der Familie mehr außer Grete, und die bloß deshalb, weil sie sich bei den jungen Drewes verdingt hatte, wo sie wie eine Tochter gehalten wurde, denn Witte, der Drewes-Bur, war Vetter zu ihr. »Ich möchte bloß wissen, was unser Prediger immer und immer in Engelsen zu tun hat«, sagte Tedel zu seiner Hille, die mittlerweile schon das 4. Kind an der Brust hatte und dabei immer völliger wurde. »Es geht kaum eine Woche hin, dass er nicht dahin reitet.« Seine Frau lachte. »Er wird da wohl ein Geschäft mit jemand haben, der einen roten Rock anhat und das Haar in einem Dutten trägt«, meinte sie. »Der denkt an alles andere als an die Weibsleute«, meinte Tedel. »Nee, Mädchen, dieses Mal bist du vom Wege abgekommen.« Es war aber doch so. Ehe ein Monat hin war, zog Grete Thormann mit allem, was sie hatte, und das war nicht viel, auf den neuen Hof, und von da ab war der Prediger mehr da als in seinem eigenen Hause, und am nächsten Sonntag schmiss er sich und Grete von der Kanzel, und 2 Wochen später traute sie der Pastor in Wettmar in aller Stille. Seit der Zeit sah der Prediger nicht mehr so düster vor sich hin, und seine Frau bekam auch ein anderes Gesicht, besonders 10 Monate später, als sie noch etwas anderes zu tun bekam, als Brot backen und die Kuh zu melken. Nach 2 Monaten stand ihr der rote Rock hinten ein ganzes Ende von den Hacken ab, so rund war sie geworden. Und auch der Prediger setzte an wie eine Gans, die von der Stoppel in den Stall kommt. Am besten aber bekam das Freien Schäven Kasper. Die ganze Zeit hatte er sich mit Mieken herumgekabbelt. Der eine stand dem anderen im Wege. Alle Augenblicke hörte man Miekens Stimme, »Oller Stoffel, deutscher Hammel!« oder so etwas Ähnliches, und hinter ihr her brummte es dann, »Dumme Trine, olle Gaffelzange!« Schließlich wurde es der Bäuerin zu dumm damit, und als sich die beiden im Stall mal wieder anbellten, schlug sie die Türe zu, hakte das Holzschloss ein und rief, »So, und nun kommt ihr erst wieder heraus, wenn ihr gut Freund geworden seid.« Nun war die Rückwand des Stalles aber aus Flachtenwerk, und da schlich sich die Bäuerin hin und horchte. »Harm«, sagte sie abends und lachte, dass das Bett knackte, »ein Schade, dass du das nicht auch gehört hast.« Erst war alles still, dann fing Mieken an, »Vertragen? Mit so einem ollen Pottekehl? Denke nicht dran, du faulmäulischer Hund, was ich da wohl nachfrage, wie der sich zu mir stellen tut? Nicht so viel, wie der Hahn auf den Schwanz tragen kann. Lieber suche ich mir einen anderen Dienst. Das fehlte noch gerade. Wer war denn eher da? Soll hingehen, wo er hergekommen ist.« Und dann auf einmal, »Davor habe ich immer in die Fußlappen genäht und Strümpfe habe ich auch gestrickt und die Büchsen geflickt und das ist der Dank.« Und dann heulte sie lauter als los. »Na, und dann hörte ich Kasper brummen als so ein Tax, und dann war alles stille. Na, als ich sie dann rauslief, hatte Mieken die Augen unter sich und Kasper griente wie ein Honigkuchenpferd und sagte, »Du sollst auch vielmal bedankt sein, Bäuerin, und in 4 Wochen, da wollen wir freien.« Das taten sie dann auch, und über 8 Monate waren ein kleiner Kasper und ein Lütjes Mieken da, und Schäven Kasper konnte auf einmal das Maul aufmachen und das Lachen lernte er auch noch. »Ich weiß gar nicht, euer Ehren, was das jetzt ist«, sagte der Wolfsbauer. »Es ist ja wie die reine Verabredung. Wohin man hört, überall regnet es Zwillinge, wenn es nicht gar Drillinge sind. Wenn das so beibleibt, denn so können sich unsere Kinder eine Kirche bauen, die 5-mal so groß ist, und mehr Land müssen sie auch unter den Pflug nehmen als wir heute. Mein Wieschen bringt mir zu den einen Paar noch eins, eure liebe Frau will darin auch nicht zurückstehen, bei Bolles sind in 2 Jahren 4 Kinder angekommen, Schäves Kasper lässt sich auch nicht lumpen, das war doch früher nicht so. Na, wenn ich mal den bunten Stock oder das große Horn abgebe, dann kriegt der, der nach mir kommt, die doppelte Arbeit.« So war es aber nicht nur auf dem Perhopsberge. Es war, als wenn das Volk durch doppelte und dreifache Geburten die Löcher wieder anfüllen wollte, die Krieg, Pest und Hunger gerissen hatten und immer mehr rissen. Ganze Dörfer waren wüst, andere hatten kaum noch ein Viertel der Einwohner, was nicht tot war, trieb sich im Lande herum oder lag halb verhungert unter den Mauern von Celle, wo die Kanonen wenigstens etwas Schutz vor den Mordbanden boten, die heute der Kaiser, morgen der Schweden auf das Land hetzte und mit denen es gar kein Ende nehmen wollte. 10 Jahre und mehr spielten sie schon Schindluder damit, und wenn die Kinder, die in dieser Zeit aufgewachsen waren, zu hören bekamen, dass es einmal eine Zeit gab, in der man sich jeden Tag satt essen konnte, dann lachten sie und sagten, »Kann der aber lügen!« So schrecklich wurde es, dass man Pestleichen fraß und dass Eltern ihre Kinder tot machten, weil sie ihnen keinen Bissen Brot mehr geben konnten. Der Wulfsbauer erzählte dem Prediger gräsige Sachen von dem, was er unterwegs belebt hatte, als er in Celle zu tun gehabt hatte. Die Ständeversammlung hatte dem Herzog August die Mittel bewilligt, dass sein Bruder Georg Eisenhand Krieg gegen alles führen sollte, was dem Lande das Blut aussaugte. Schatzung auf Schatzung wurde ausgeschrieben und Knecht und Magd mussten ihren letzten Groschen hergeben. Da war der Wulfsbauer nach der Hauptstadt geritten. Die Gräfin Meereshoffen, die schon graue Haare bekommen hatte, denn ihre 3 Brüder hatte der Krieg gefressen, und ihre Schwester war unter den Toren von Lüneburg mit ihrer Dienerschaft auf grässliche Weise umgebracht, gab ihm einen Brief, und so wurde er bei dem Minister vorgelassen. Der behielt den Bauern 1 Stunde bei sich und fuhr mit ihm nachher zum Herzog, und da erzählte Wulf, wie er und die anderen sich geholfen hatten, denn der Minister wusste die Hälfte noch schon. Der Herzog, der etwas ängstlicher Art war, wurde ganz weiß im Gesicht, als der Bauer sagte, »Allergnädigster Herr, gezählt haben wir sie nicht, aber es kann wohl bis auf 1000 hinlangen, denen wir das Genick länger gemacht haben.« Der Minister aber sagte, »Wenn sie alle so wären, dann stände es besser um unser armes Land.« Er sprach eine Weile vertraulich mit dem Herzog und dann sagte er zu Wulf, »Der allergnädigste Herr erlässt Perhopsel jede Schatzung, solange der Krieg anhält, dafür, dass ihr euch als wackere Männer und treue Untertanen bewiesen habt.« 2 Tage später war der Bauer mit 12 von den 33 Unterobermännern wieder in Celle und legte dem Minister einen Beutel mit 1000 Talern in Gold als freiwilliges Geschenk auf den Tisch. »Das ist mir beim Wehren so in den Fingern hängen geblieben«, sagte er, »und ich denke, unser Herr Herzog hat wohl Verwendung dafür.« Der Minister schlug ihn auf die Schulter und schüttelte ihm die Hand. »Er ist ein ganzer Kerl, Burfuck. Wolle Gott, dass wir mehr von seiner Art hätten. Wie lange bleibt er noch in Celle und wo ist er eingekehrt?« Als der Bauer ihm das gesagt hatte, sagte er, »In 2 Stunden schicke ich ihm etwas.« Es war noch nicht 1,5 Stunden hin, da fuhr ein herzoglicher Wagen vor der goldenen Sonne vor und ein Kammerherr mit einem Diener stieg aus. Sie gingen in das herrschaftliche Zimmer und gleich darauf kam der Wirt und winkte dem Bauern, »Du sollst mal rüberkommen!« Der Kammerherr rollte ein Papier auf und las vor, was darin stand, und dem Bauern wurde es dunkel vor den Augen, denn das war mehr, als er erwartet hatte. Schatzfreiheit für Perhopsel, solange der Krieg anhielt, amtliche Anerkennung der Kirchengemeinde Perhopsel unter Belassung des Pfarrers Puttfarken, Befreiung des neuen Hofes von allen Lasten für ewige Zeiten, mit Ausnahme der Stellung 1 Reiters zu Pferde für den Kriegsfall. »Das ist zu viel, Euer Gnaden«, sagte der Bauer, »das ist zu viel.« Der Kammerherr aber lächelte und nahm dem Diener den Kasten ab, den er in der Hand trug, machte ihn auf und sagte, indem er auf ein kleines Bild im goldenen Rahmen wies, auf dem der Herzog war, wie er leibte und lebte, »Das schickt ihn unser allergnädigster Herr und einen schönen Dank dazu, und er lässt sagen, wenn er wieder einmal eine Bitte hat, soll er man dreiste kommen.« Am meisten freute sich der Prediger, als der Burvogt nach an demselben Abend den bunten Stock rundgehen ließ und Bauernmahl ansagte. Er konnte nichts anderes, er musste erst nach Hause laufen und seiner Frau zurufen, Der Herzog hat die Gemeinde anerkannt, Margarete. Und mich auch. Und so bleiben wir hier, bis der Herr uns zu sich ruft. Dabei liefen ihm die Tränen über das Gesicht und er musste sich hinsetzen, so schwach wurde es ihm in den Beinen. Er hatte aber die Freude auch bitter nötig, denn immer mehr drückte es ihn, wie der Krieg auch über Per Hobsel seine Schatten schmiss und die Leute hart und kalt machte. Nun aber hatte er einen Text für den nächsten Sonntag. Er machte der Gemeinde offenbar, wie gut sie es hätte gegen das, was andere Leute auszustehen hatten, und also sollten sie nicht klagen und verzagen, sondern in der Furcht des Herrn leben und die Köpfe hochhalten. Die Leute schudderten zusammen, als sie vernahmen, wie es anderswo zuging, und dankten Gott, dass es bei ihnen nicht so war wie in der Gegend, von der das fliegende Blatt meldete, das der Burvog aus Celle mitgebracht hatte und das der Prediger ihnen vorlas. Denn am Schlusse hieß es darin: Aus Hunger nach dem Brot, in Wäldern viel erfroren, von Haus und Hof verjagt, zwei Kinder, man Fund mit Schmerzen, die von ihrer Mutter Herzen aus Hungersnot genagt.